Gedanke. Ein Quadrat in Worten. Um seine Grenzen zu wissen und seine Grenzen zu kennen, gehört zur Freiheit eines Menschen unbedingt dazu. Krieg ist Zwang. Ohne einen Frieden zu erhalten, kann es keine Freiheit bei uns geben. Das Ganze ist die Summe seiner Bestandteile. Was gegeben ist, wirkt sich aus. Darin sind wir festgelegt, was uns zu eigen ist. Etwas Unberührtes hat alles an sich, was besteht. Dagegen hat der Mensch mit seiner Natur manchen Maulwurfhügel, eigene Art hinterlassen und die Dinge zerwühlt sowie ausgebeutet. Fokus. Erste Worte. Wer mit der Kunst einer Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts bisher nicht wirklich etwas zu tun gehabt hat, für den würde diese Seite mit dem Titel Art Trash im Frieden sein, eventuell etwas von aktuellem Wert aufschließen. Dies hier soll ein Portal sein, welches als ein einfacher Zugang zu Schneiders Werk fungiert. Es ist zudem als eine Einführung in seinen Karteikasten für jene gedacht, welchen dieser bisher nicht vertraut sein würde. Er hat die Kartei schlicht Baukasten genannt. Er möchte mit ihr darüber informieren, was da von ihm bereits geleistet worden ist. Zum gleichen Zweck hat er diese Sachen dann auch online gestellt und hier geteilt. Das Wiki Art Trash im Frieden sein, wäre unterdessen als kleine Kopfseite davon zu verstehen. Von hier aus werden Sie eine ganze Sammlung an Internetseiten auffinden können. Das hier soll der Zugang zu seinem gesamten Fundus sein. Mit ihm stellt er sein Buch für alles dar, wie er das bisweilen genannt hat. Impuls. Innehalten. Ich bin kein Künstler, weil ich mich dazu gemacht habe. Während ich male, fühle ich mich. Während ich musiziere, verspüre ich meine Stärke. Während ich schreibe, ordne ich mich und kann mich sammeln. Brief. Anschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich, Matthias Schneider aus Offenburg in der Ortenau, Stern 1975, gehe davon aus, dass meine Art, an die Sache der Kunst heranzugehen, zu etwas Gutem für andere und mich führen kann. Das wäre wohl so, falls die Leute Anteil an diesen Dingen nehmen werden, welche ich einmal ausgestaltet habe. Schön wäre es, wenn Sie da dazu gehören möchten. Stets habe ich mich an jenen Mitmenschen gefreut, welche sich etwas Zeit für meine Seite hier nehmen und die ausgestellten Dinge bereitwillig betrachten. Mein Dank werde auch Ihnen jetzt dafür ausgesprochen, dass Sie hierher gekommen sind, um sich etwas damit aufzuhalten. Gerne habe ich mich dabei bescheiden gezeigt, als ich meine Dinge zur Datei gebracht habe. Manches unterschiedliche Material stelle ich hier zur Schau. Das mache ich so, um Ihnen das ganze Spektrum meines Wirkens aufzeigen zu können. Ich möchte in dieser stillen Ecke des Netzwerkes Internet zu Wort kommen. Bin ich zuweilen auch schon duldsam gegenüber meinen Mitmenschen gewesen, sprach- und stimmlos bin ich hingegen vor allem dann nicht geblieben, wenn es um meine künstlerischen Belange gegangen ist. Zu meinen Dingen weiß ich im Baukasten meiner Kartei, zu welcher dieses Wiki als kleine Kopfseite dazu zählt, etwas zu sagen. Das habe ich gerne so getan, dass ich von dem spreche, womit ich mich befasse. Lassen Sie sich doch einfach auf das Abenteuer einer Lesung der Webseite eines Kunstschaffenden ein. In eine Rahmenhandlung meiner Dinge führe ich Sie dort ein. Ich zeige Ihnen somit etwas davon auf, um was es mir vornehmlich bei meiner Tätigkeit gegangen ist. Die Kartei, Baukasten, soll für etwas Ganzes stehen. So soll sie auch einmal von einem Publikum angenommen werden. Hier habe ich etwas geschaffen, was erst noch aufgefasst und richtig verstanden werden möchte. Das Werk habe ich analog zu meiner Gedanken- und Ideenwelt aufbereitet. Damit versuche ich es Ihnen zu verdeutlichen, welchen Hintergrund das hat. Hier habe ich also zutage gefördert, mit was ich mich gerne beschäftige. Diese schriftlichen Ausarbeitungen werden durch den Content eines Setzkastens vervollständigt, welcher Bilder und Musikalien aus der eigenen Fabrikation beinhaltet. Grundsätzlich glaube ich an eine positive Wertigkeit meiner Arbeiten. Jedoch ordne ich sie weiterhin dem Genre Art Trash zu. Damit habe ich versucht, es aufzuzeigen, dass alles, was ich einmal gestaltet habe, einander zugehörig sein wird. So möchte ich verstanden werden. Das Ganze hat für mich seinen Sinn behalten. Meine Kunstsache möchte ich auf sichere Beine gestellt wissen. Dazu versetze ich etwas hier Gegebenes nach und nach in einen gut annehmbaren Zustand. Vielleicht kommt es Ihnen gelegen, hier eine Zeit lang zu verweilen. Mit diesem Wort im Sinn wünsche ich Ihnen nun alles Gute und verbleibe. Mit freundlichen Grüßen. Der Autor Matthias Schneider. Dokumentation. Eine Aufbausimulation. Der Autor Matthias Schneider hat es mit seiner Kartei namens Baukasten im Sinn, etwas ihm Mögliches zu leisten. Da hat er den Effekt, welcher beim Verfassen jener in ihr enthaltenen Textsammlungen, also seinen Wikis, von sich aus aufgekommen ist, vernommen und anerkannt. Dafür hat manche Gelegenheit bestanden. Beim Lesen und Hören seiner Schriften hat sich ein gewisser mentaler Ordnungszustand bei ihm eingestellt, welcher ihn in all den Jahren mehr und mehr, aber auch besser durchs Leben getragen hat. Da hat er es einsehen können, dass das Bearbeiten dieser Dinge zurecht geschehen ist. Etwas Magisches dabei soll es sein, dass dieser Sachverhalt von sich aus eingetreten ist. Schneider hat nichts Zusätzliches dazu getan, um das wahrzumachen. Er hat es irgendwann erkannt, dass auch ein Weglassen von Handlungen den eigenen Habitus verbessern kann. Die Situation bei Schneider ist zudem dadurch verfeinert worden, dass er sich allein nur noch selten mit dem Gehalt des deutschen Boulevards befasst hat. Da hat er es wie die Pest gemieden, sich mit im Grunde zu ihm entfernt liegenden Dingen zu befassen. So hat er jene Ablenkungen bei sich reduzieren können, welche davon vormals ausgegangen sind. Matthias Schneider zieht inzwischen allein nur die annähernd 1000 Seiten seiner Kartei zu einer Lesung in seiner Freizeit heran. Mittels einer ihm zu eigenen Kraft betreibt er daran manche Kombinatorik, wenn er sich auf eine Fehlersuche an seinem Werk begibt. Wird er dabei fündig, dann passt er den Wortlaut seiner Schriften unmittelbar an. Er kämmt zuweilen seine Schriften regelrecht durch, auch um ihren Ordnungsgrad zu vernehmen. Da stellt seine Aufgabe, jene Sinnsuche fürs Leben und die Findung einer eigenen Kapazität etwas dar, was er sich mit Einfachheit und Klarheit erfüllt hat. Es soll das Textwerk als Sache einer Aufbausimulation gerecht sein. Mit mancher Fantasie hat sich Schneider diese Idee vorgestellt und auch etwas damit für sich wahrgemacht. Das hat ihm nahegelegen und ist unvermittelt eingetreten, sobald die Voraussetzungen dazu von ihm erfüllt worden sind. Mehr, als etwas ihm Gegebenes so zu belassen, wie es wirklich erschienen ist, hat er selten getan. Dokumentation. Ein Modell als Basis. Bei meinem Werkschaffen bin ich primär davon ausgegangen, dass es eines Ansatzes für die Gestaltung bedarf. Dafür habe ich ein Bild ausgewählt, welches eine Abstraktion beinhaltet. Es soll ein einfaches sein. Ausgehend von der Überzeugung, dass der Umkreis des Menschen und dessen Aura mit seiner Wahrnehmung korrespondieren, habe ich für diesen angenommen, dass er bekannte Werte zuordnenbar erscheinen lässt. Dabei soll es zu jedem Wert eine Aussage geben können, welche der Wahrheit dieses Daseins als Mensch entspricht. Damit befinden sich auf diesem Umkreis Zonen, welche uns zugänglich sind. Ihre Verbindung zu uns soll für dieses Bild direkt ausgeführt werden. Damit bekommen wir Strahlen, welche uns zugehörig sind. Es entsteht somit ein Stern im Feld der lichten Gedanken. Dessen Erscheinen würde nicht mit dem Himmelsgebilde einer Sonne zu vergleichen sein. Es ist vielmehr ein Konstrukt aus Verbindungen, welches grafisch dargestellt werden kann. Damit bringen wir es vor uns. Eine Erinnerung davon, was da vor uns liegend aufgefunden worden ist, integriert sich nach und nach besser in unsere Vorstellung unserer Existenz. Um nun der Sache ihre Grenze zu geben, beschauen wir etwas Naheliegendes. Wir gewichten das Gegebene aufgrund seiner Nähe zu uns. Das soll die Bedeutung des Subjekts unterstreichen. Es kommt vor. Es ist zudem gegeben, ganz gleich, wie wir die Dinge ausdrücken möchten. Früher oder später erhält es Relevanz, ob wir darum gewusst haben und es berücksichtigen. Ausklammern kann man dessen Vorkommen allein nur in unbefriedigender Weise. Es stellt eine Vernachlässigung dar, so etwas zu tun. Damit haben wir es angenommen, dass es eine innere Grenze gibt. Zwischen äußerem Bereich und innerer Grenze soll nun das Subjekt gelegen sein und der Geist des Menschen bestehen. Damit haben wir einen harten Kern angenommen, der für uns unzugänglich gewesen ist. Das soll in dieser Betrachtung durch das Dreieck verkörpert sein. Das Dreieck und der Umkreis davon ergeben nun ein Konstrukt. In einem gewissen Abstand dazu befindet sich ein weiterer Kreis. Damit sind die äußere und die innere Grenze des Feldes unseres Wahrnehmungsbereichs gegeben. Innerhalb von einem solchen betreiben wir unsere Erkenntnis und ordnen das Gegebene, auf das uns etwas davon bekannt sein kann. Gewisse Ansätze und Werkzeuge stehen uns dafür zur Verfügung. Ansätze zur Gewichtung des Bildes. Konzentrizität. Ausrichtung. Regelmäßigkeit. Vollständigkeit. Endlichkeit. Begrenztheit. Werkzeuge zur Vervollständigung des Bildes. Spiegelung. Optionen für die Betrachtung eines solchen Werks. Anordnung. Um nun das Werk als geordnet anzunehmen, müssen alle vorgenannten Bedingungen vollständig erfüllt sein. Zur Veranschaulichung habe ich dieses Motiv nun als Zeichnung hergestellt und zeige es Ihnen hier vor. Dokumentation. Das Haus des Lebens. Eine Schau des Menschen bringt Geschichten hervor. Da kann und will er sich einbringen. Doch es bedarf eines Rahmens dafür, was vorkommen soll. Einen solchen habe ich für mich festgelegt, als ich mich für das Haus des Lebens entschieden habe. Dieses System der Kenntlichmachung von persönlich bedeutsamen Gedanken und Ideen zum eigenen Dasein als Mensch gibt meinen Ausführungen jenen für sie gültigen Rahmen vor, wie ich ihn anerkennen möchte. Eine gewisse Wachheit des Menschen soll in dessen Dasein zum Tragen kommen. Zu ihr gehört es, dass man sich nicht vor dem Leben und dessen Schicksal verschließt oder zu allem bedeckt hält. Damit gebe ich es nun zu, dass mir das Empfinden einer Freudigkeit an der Teilhabe im Alltagsgeschehen gut entsprochen hat. Das Haus des Lebens fußt nun zum einen auf den drei Säulen der zeitlichen Beobachtung eines Menschen. Zum anderen liefert sie eine Konklusion des Ganzen, weil sie mich an eine Zusammenschau des Gegebenen aus diesem Blickwinkel herangeführt hat. Da lege ich drei Karten vor mich und eine vierte Karte quer darüber. Nun erkläre ich das Bild davon in abstrakter Weise. Die linke Karte steht für die Vergangenheit. Die mittlere Karte steht für die Gegenwart. Die rechte Karte steht für die Zukunft. Die querliegende vierte Karte steht für die Konklusion, also für die Zusammenschau des Ganzen. Sie ergibt das Fazit aus dieser Legung. Nacheinander, also Karte für Karte, führt man seine Beobachtung durch und spricht davon, was man dank des Motivs der Karte als zu sich und dem eigenen Dasein zuordnenbar erkennen kann. Von der Betrachtung der Vergangenheit ausgehend, bringt man mit der Gegenwart die jetzige Situation in Bezug zu seinem aktuellen Standpunkt zum Leben als Mensch, wie es ist. Hernach gewährt man sich einen Ausblick in die Zukunft. Ist dieser Weg vollendet, so geht man in sich und deckt die Karte für die Konklusion auf. Sie liefert einerseits den Schlüssel zur Erkenntnis des Gegebenen, andererseits wird durch sie deren wahres Siegel aufgezeigt, welches uns mal Kraft verliehen hat, aber welches genauso gut eine verschlossene Türe zu verkörpern vermag, durch die wir nicht hindurchgehen könnten. Damit soll es gegeben sein, dass die Konklusion der Kitt sein wird, welcher die zeitliche Betrachtung ideell bündig macht und uns in einen Zustand versetzt, der für uns den Vorgang der Innenschau abgeschlossen hat. Dokumentation. Etwas Wesentliches zu meiner Person. Meine Lebensgeschichte hat es mit sich gebracht, dass ich nach und nach ein etwas vollständigeres Bild von mir selbst erlangt habe. Jedoch möchte ich dafür allein nur jene äußeren Grenzen festmachen, welche für es gegolten haben. Dazu benenne ich diese. Das mache ich, um damit auszusagen, in welchem Feld ich mich zeitlebens bewegt habe. Im Gegensatz zu einer spielerischen Anwendung von Grundmotiven der Innenschau eines Menschen wähle ich dabei den Weg einer Festlegung. Der Pool an Motiven ist dazu von mir gesichtet worden. Je nachdem, welche Art von Grundmenge man für diesen Pool angenommen hat, ergeben sich gewisse Gelegenheiten dazu. Ich habe es für mich entschieden, dass ich anstatt einer Typisierung meiner Person deren äußere Grenzen aufzeigen möchte. Damit gebe ich ein möglichst zutreffendes und zudem vollständiges Bild meiner Persönlichkeitsstruktur. Ausgewählt habe ich mein Motiv aus einer Sammlung von Tarotkarten. Dabei ist es mir so vorgekommen, dass ich keineswegs alle Karten dieses Spiels einsetzen muss. Da eine Grenze immer zwei Seiten hat, habe ich je Aussage von Wert auch zwei Karten gewählt, die es kennzeichnen sollen, was mich umtreibt, aber auch was mich ins Dasein führt. Derweil bin ich von einer freien, also offenen Zone zwischen den Grenzpunkten ausgegangen. Innerhalb von dieser kann ich mich positionieren. Die senkrechte Linie, welche mir dabei vorschwebt, besteht aus den beiden Karten, der Kaiser und der Gehängte. Überkreuzt dazu kommen die beiden Karten, der Narr und der Magier, zum Einsatz. Dabei soll das sich dadurch ergebende Motiv einem Urbild meiner Lebenswirklichkeit entsprechend sein. Um nun das Ganze noch mit einer Handlungsempfehlung zu unterlegen, habe ich für mich eine Ansage aus dem Orakelwerk des I Ching in einer Übersetzung von Richard Wilhelm angenommen. Diese lautet wie folgt: Beharrlichkeit bringt Vorteil. Gedächtniszitat. Dokumentation. Nichts ist bedeutungslos. Matthias Schneider hat als Art-Trash-Aktivist die Begebenheiten seines Daseins im Blick und geht mit seinen Stimmungen dabei um. Für eine Resonanz in der Form einer Reaktion auf sein Umfeld hat er nichts gekonnt, er hat sie aber auch keineswegs unterdrückt oder übergangen. Da sieht er sich als ein Teilhaber davon an, was geschehen ist. Er würde nicht der Einzige sein, welcher an so etwas teilhat. Alle Menschen sind befangen und hängen über ihre Beziehung zueinander aneinander. Man ist sich etwas wert. Das ist vorgegeben und es habe Bestand. Dank der Fabrikation einiger Werke hat Matthias Schneider etwas gefunden, was ihm entsprochen hat. Er hat sie hergestellt und dabei eine Kraft an jenen Gegenständen angebracht, welche ihm zu eigen ist. Von diesem Zeitpunkt an hat er über sie verfügt und sich mit ihrer Zuhilfenahme eine verbesserte Reputation bei seinen Mitmenschen verschaffen können. Alles ist seinen gewöhnlichen Gang gegangen und es hat im Verlauf davon ein Progress seiner Bemühungen stattgefunden. Damit möchte er zufrieden sein, was er erreicht hat. Die Zahlen und Figuren, welche er mit seinem Werk beschrieben oder geformt hat, haben keinen anderen Informationsgehalt an sich getragen, als er den jeweiligen Werken von sich aus anzusehen sein wird. Aus diesem Grund beharrt er auf der Geschlossenheit jener Dinge, wie er sie erzeugen hat können. Es ist etwas daran abzulesen, aber es sollte nicht beliebig sein, was man daran abgelesen hat. Im Grunde hat er allein nur weniges getan. Seine Beschreibungen und Werke geben etwas von seiner Innenschau wieder. Sie ist in endlicher Weise vorgekommen und durchaus sehr limitiert gewesen. Eine Fantasie erscheint auch so, wie sie demjenigen Menschen zu eigen ist, welcher sie erfahren hat. Seine Werke geben seine Sicht auf das Ganze wieder. Um das mittels der Zuhilfenahme einer eigenen Schrift belegen zu können, hat er an einem Buch für alles geschrieben. Es verkörpert eine Art Zeitung, die von ihrer Natur auch für den gestrigen Tag Bedeutung gehabt hat. Auch die Zeit davor wird dabei von ihm berücksichtigt, wenn er seine Texte verfasst. Er integriert das ihm Bekannte darin. Somit sollen seine Schriften Benennungen des Gegebenen vermitteln und solche Aspekte des Daseins eines Menschen beleuchten, wie sie damit in Verbindung stehen. Freilich ist das etwas, was als Sache sehr limitiert gewesen ist. Die Worte sind mit zunehmender Feinheit ihrer Formulierung einfacher geworden und haben doch zugleich auch ein genaueres Bild des Gegebenen gezeichnet. Impuls. Eine Kraft zum Leben. Das Licht hat uns in diesem Dasein erfüllt und es uns aufgezeigt, was an der Oberfläche der Dinge für Reflexionen erscheinen. Vieles haben wir schon angesehen und manches davon haben wir auch erkannt. Etwas davon haben wir uns merken können und sind nun in der richtigen Verfassung dazu, um unser Bild der Wirklichkeit zu vervollständigen. Da ist das Licht mit einem Mal ausgegangen. Wir haben geschlafen und Visionen gehabt. Mancher Traum ist bei uns aufgekommen und hat diese Nacht mit einem eigenen Gehalt erfüllt. Alles soll wahr sein. Es wird egal sein, ob wir wach sind, schlafen oder träumen. Um uns herum geschieht etwas, auf was wir eingestellt sind. Wir vernachlässigen darum zuweilen unsere eigene Vision und das Bild unserer Wirklichkeit. Nehmen wir uns einmal wieder dem Gesamten an. Das soll ein Ganzes sein, was uns ausgemacht hat. Erkennen wir das universelle Wesen eines Menschen an und wenden seine Relevanz für uns auf unsere Lebensgestaltung an. Eine solche findet statt, gänzlich gleichwertig ist es dafür gewesen, in welchem Zustand wir uns gerade zu einem solchen Moment befunden haben. Alles kommt vor. Davon könnten wir uns nicht ausnehmen. Auch wenn wir im Leben so vieles getan haben, wir haben damit allein nur die Begebenheiten gestaltet. Sie beruhen auf dem Gegebenen. Es wird immerzu auf die gleiche Weise vorkommen und dieselbe Bedingtheit für uns bewirken. Da ist der Wandel mit einem Mal obsolet für das Lebensglück eines Menschen erschienen. So haben wir ihn bewertet. Doch das würde nicht richtig sein. Wir brauchen ihn, um uns behaupten zu können. Schließlich sind wir doch seit jeher ein lebendiges Wesen gewesen. An der Konstruktion der Welt ist nichts Falsches vorgekommen. Alles hat vollkommen zu Recht seinen Bestand erfahren. Ja, er tritt jeweils auf die günstigste Weise ein. Einer solchen Gesetzmäßigkeit habe ich vertraut. soll sie das Wesen der Dinge doch bei mir ausmachen? Das universelle Wesen eines Menschen verkörpert für ihn einen Zugang zu den umliegenden Leben. Davon gehören ihm einige zu. Er aber hat genauso zu ihnen gehört. Daran glaube ich, das steht fest. Für jeden von uns hat das so gegolten. Sind wir auch zu Solitären geworden, welche allein und für sich durch diese Welt gestreift sind, so verkörpern wir doch eine Einheit eines Verbundes an Wesenheiten, die von aller Natur sein können. Eine Limitierung dafür hat bestanden, sie hat diesen Prozess einer Identifikation erst eingeleitet und möglich gemacht. Niemand tritt allein auf. Niemand kommt allein vor. Darum ist uns möglich, im Leben ein Glück zu erfahren. Dokumentation. Eine allgegenwärtige Zeitschrift. Wir leben im Zeitalter der Überbestimmungen. Etwas uns Bekanntes würden wir nicht allein nur kennen, wir wissen davon tausend Dinge zu sagen. Das sind jedoch ein paar zu viele Sachverhalte gewesen, welche wir zu allem zu sagen gewusst haben. Dadurch gerät das Wesen der Dinge aus dem Sinn und alles hat sich anders benommen oder verhalten, als man es vorausgesetzt hat. Dadurch sind die Kenntnisse der Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Kaum einer kann sich mit diesen noch vor seinen Mitmenschen behaupten. Dabei werden weder Regeln eingehalten noch Regularien befolgt. Damit ist der kluge Mensch ins Hintertreffen geraten. Was er ausgearbeitet hat, würde er fast nicht ohne eine Beschädigung davon anbringen können, was ihn ausgemacht hat oder was das bei ihm freigesetzt hat. Darum riskiert er viel, falls er sein Wissen aufzeigt und seine Kenntnisse mitteilt. Doch solch ein Krampf hat uns zu nichts Gutem verholfen. Wer das Seinige nicht zu Ende gedacht hat, hat vermeintlich keine Folgewirkung davon zu ertragen. Eine Umgebung spiegelt ihm sein Vermögen, aber allein nur selten sein Unvermögen wider. Damit hat er gute Karten, um über sich hinauszuwachsen. Ein Wert der Dinge resultiert jedoch aus ihrem Bestehen. Wer sich daran zu erbauen vermag, was er hat, tut das zu Recht. Matthias Schneider schreibt seine Gedanken auf und bildet damit eigene Ideen, um sich bei seinen Mitmenschen zu behaupten. Das, was dadurch für ihn wahr wird, kann getrost eintreten. Es soll das tun. Viele Jahre lang ist er unter den Menschen gewesen, ohne von ihnen Gehör geschenkt zu bekommen. Man hat ihn kaum beachtet. So ist manches Gute von ihm verkommen. Das Problem einer Gedeihstörung hat er vormals bei sich ausgemacht. Das ihm bekannte Wesen seiner selbst hat unter den Menschen keine Berücksichtigung erfahren. Man hat ihn mit Ideen zum Leben zugeschüttet. Darum ist sein Dasein so beschwerlich für ihn zu führen gewesen. Immerzu hat er den Menschen etwas davon geschenkt, was er zu eigen hat. Mancher hat ihm nichts Gleichwertiges dafür zurückgegeben. Doch wie soll man auf die Weise zurechtkommen? Das hat ihm wenig Gutes eingebracht. Seine Chancen sind vertan worden, man hat sie ihm belassen, aber man hat sich nicht richtig für ihn eingesetzt. Da hat er das Gegebene anerkannt und sich auf eine Variante der Beschäftigung zurückgezogen, die ihm einen Erhalt seiner Dinge ermöglicht hat. Mittlerweile hat er es eingesehen, dass seine literarische Betätigung vornehmlich dem Zweck der Sicherstellung seines sprachlichen Vermögens dient. Mit Zuhilfenahme der beiden anderen Gebiete seiner Betätigung bestimmt er seinen Weg in einer nachhaltigen Weise. Da kommt es ihm so ein, dass er diesen in Unabhängigkeit von seiner Umwelt zu begehen hat. Mehr und mehr zieht er sich auf das eigene Wesen und die wahren Sachverhalte seines Lebens zurück. Dabei hat er es als eine Grundausstattung des Menschen angesehen, was er erarbeitet hat. Er, der so oft angegriffen und bezweifelt worden ist, hat sich dazu aufgemacht, das Grundsätzliche seines Daseins abzusichern. Damit hat er etwas gefunden, für was vollkommen zu Recht eine Erforderlichkeit besteht. Eine Welt und ihr Gleichgewicht sollen erscheinen. Seine Sprachgestaltung hat ihm zu einer Verdeutlichung davon gedient, wie etwas ausgesagt werden kann. Dank ihrer Zuhilfenahme kann er Phrasen erzeugen, welche von trivialer Natur sind. Ihr Vorkommen berücksichtigt er und erkundet mit ihnen die Dimension eines Menschen. Dafür hat er seinen Baukasten erstellt, er soll seine Basis dafür sein. Idee: Alles addiert sich auf. Der Mensch bildet seit jeher eine Einheit. Als eine solche kommt er vor und erscheint. Da läuft er in unverkürzter Weise auf Kreiswegen. Derweil hat alles an ihm pulsiert. Da soll es ein Ganzes sein, was sich dank seiner Existenz emaniert hat. Das besteht fort. Der Antrieb davon soll wie eine Reflexion zu verstehen sein. Ein Spiegel dafür besteht. Er kommt an den Dingen vor und gibt ihnen ihren Anschein. Damit erhält alles seine Farben. Licht und Schatten kommen vor. Da ist der Mensch als ein solcher zu vernehmen gewesen. Gar vieles haben die Menschen schon gesprochen. Erst als das vorbeigegangen ist, haben wir nachgedacht. Dazu sind wir mit uns in Klausur gegangen. Einen Moment lang haben wir dabei die Erfahrung einer Kontemplation gemacht. Mit einer solch friedlichen Stimmung sind wir mit uns ins Reine gekommen und haben etwas wahrgemacht. Alles haben wir belassen. Nichts ist durch uns bewahrt worden. Da haben sich die Dinge endlich auf eine natürliche Weise verhalten. So ist es gewollt, so darf es sein. Gedanke: Falls nichts nichts gewesen ist, könnten wir mit nichts nicht rechnen.